Willkommen zu den Spielregeln unserer offenen Reihe im Hörspiel. Heute mit einem Porträt, das an den wunderbaren Schauspieler und Komiker Kurt Bois erinnert. Eigentlich erinnert sich Kurt Bois 1989 hochbetagt. Er wurde 1901 geboren und starb 90-jährig 1991. Das Feature- und Hörspielautor Jean-Claude Kuhner besuchte Kurt Bois mehrfach zu Gesprächen in dessen Wohnung im Berliner Westend. Kurt Bois erzählt von seinem Leben zwischen Kunst und Politik, wie Zeitströmungen sein Leben beeinflusst und erschüttert haben. Die Gespräche sind verbunden mit historischen Aufnahmen aus seinen zahlreichen Film- und Theaterauftritten. Kurt Bois auf unbestimmt verreist, oder auch in einem Wortspiel auf unbestimmte Zeit vergreist. Eine Originaltonmontage von Jean-Claude Kuhner. Sie waren ja schon sehr viel früher hier, früher als ich, 1901. Ja, 1901. Und zwar wohnte ich damals, also ich wurde geboren, in der Fontane-Promenade 4 in Kreuzberg. Und zwar hängt da sogar jetzt ein Schild. Ich bin einmal durchgegangen. Es ist eine ganz kleine Straße. Es hängt sogar ein Schild an dem Haus. Zimmer zu vermieten. Na ja, ich meine, warum sollte mein Name da stehen? Ich meine, so bekannt bin ich nun wieder auch nicht. Mutter bekam einen Anruf von Frau Dora Bauer-Sachse. Das war die größte Theateragentin. Und Frau Dora Bauer-Sachse rief also an und sagte, hören Sie, nehmen Sie sofort Ihre Tochter, also die älter war als ich und größer, und stellen Sie sie dem Herrn Direktor Max Monti vor, vom Theater des Westens, die suchen einen Heinerle. Und es sind schon hunderte von Kindern da gewesen. Nun kamen wir ins Theater, Max Monti war da, das war so ein, war ein Österreicher. Und der sprach also so, es war so ein richtiger österreichischer Operettendirektor. Und der sagte zu meiner Mutter, ja, das Mädel ist viel zu groß. Viel zu groß, vielleicht ein andermal, küsst die Hand, nee, Frau, viel zu groß. Ich meine nicht die Hand, das Mädel, viel zu groß. Ja, also gut, sie war viel zu groß. Ja, und dann gingen wir alle betrübt hinaus zur Tür. Und ich drehte mich aber doch um und sagte zu dem Direktor Monti, Servus, Direktor. Daraufhin sagte Direktor Monti, Moment, Purpel, bleib am Moment stehen, komm her, komm zu mir, schnell. Kannst du singen? Darauf sagte ich, ja, Direktor, das ist doch meine Stärke. Daraufhin setzte sich Direktor Monti ans Klavier, ließ sich die Partitur kommen und sang die Rolle der Mutter. Mutter, du musst mir was Schönes jetzt kaufen. Monti, Mutter, Heinerle, Heinerle, hab Kappgeld. Mutter, ich möchte jetzt zum Ringespiel laufen. Heinerle, Heinerle, hab Kappgeld. Wann wirst du aber Geld du haben? Wann wird's Bubi alles haben? Darauf unterbrach der Direktor und sagte, der Bub ist engagiert. Ich hatte ab und zu mal etwas zu tun, hatte auch zu filmen, mit Henny Porten zum Beispiel, spielte ich Mutterleid, höchstes Leid. Und diese Sachen im Olympiatheater, das sogar heute noch existiert. Dort also wurde ein Grammophon aufgestellt und das Heinerl-Lied gespielt und wir waren oben zu sehen, denn wir nahmen das Heinerl-Lied beim Mester stumm auf, nicht? Denn es gab ja noch keinen Tonfilm. Der kam ja viele Jahrzehnte später. Nun war wieder Sense, aber ich setzte mich in ein Café, das war auf der Friedrichstraße, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das war ein Café, wo Kinder saßen, die zum Film gebraucht wurden. Und da kam ein Mann und sah sich die Kinder an und zeigte auf mich und sagte, du, komm mit, du kannst bei einem Film spielen. Wetterleuchten auf der Jungfrau und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Kapellmeister stumm gespielt mit Ernst Lubitsch, der die Regie führte. Ein Kapellmeister stumm ist ja natürlich auch Wahnsinn. Nicht? Aber der Wahnsinn hat sich nicht sehr geändert, denn wir leben in einer Wahnsinnszeit, wie wir damals in einer Wahnsinnszeit gelebt haben. Können Sie sich an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges erinnern? Aber selbstverständlich, meine Damen, da hätte man mich eigentlich einsperren müssen und ich hätte Gefängnis bekommen müssen. Denn erstens ging Mutter und Vater II mit mir in der Droschke unter den Linden zum Kaiser, der hier oben stand und den Krieg erklärte. Und ich schrie hoch, hoch, hoch. An das deutsche Volk. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Aber nicht nur das war schrecklich. Ich sprach im Theater am Nollendorfplatz den Hassgesang gegen England. Wir lieben vereint, wir hassen vereint, wir haben alle nur einen Feind, England. Na, ich hätte eingesperrt werden müssen, das war doch eine Unverschämtheit. Denn Krieg ist für mich überhaupt etwas, was ich bis heute kurz vor meinem Tode nicht begreife, dass Menschen gegeneinander schießen. Das begreife ich leider nicht. Dazu fehlt mir der Verstand, den ich noch weniger habe als meine Mitbürger. 1916 treten Sie in einer Kriegsposse auf. Was war denn das genau? Tja, das allerdings ist etwas, was ich noch heute nicht mehr begreifen kann. Also das war in Nürnberg. Da wurde ich engagiert für eine Kriegsposse Es hieß, genau gesagt, unsere Feldgrauen, Kriegsposse mit Gesang und Tanz. Also eine Posse in einem Krieg, schon bei dem Wort bleibt es mir im Halse stecken. Nennen Sie eine Kriegsposse mit Gesang und Tanz. Es ging darum, ich war ein Freund des Nachbars, des Sohnes. Der Vater lehnte sich an das Samtsofa oder was das da war. Und der Sohn ging natürlich in den Krieg, meldete sich freiwillig, wie sicher das für einen guten Deutschen oder Engländer oder Amerikaner oder weiß der Teufel wer, wie sich das gehört. Man meldet sich ja freiwillig, um zu sterben. Und da habe ich tröstend bei dem Vater gestanden, aber nichts zu reden gehabt. Und der Sohn zog ins Feld, das hörten wir noch mit der Kapelle. Und der Vater brach zusammen und brach in Tränen aus. Und ich hatte den einzigen Satz meiner Rolle zu sagen: Nicht weinen, Herr Schnittlauch, Vorrang. Solange wir jung sind, Madame, solange wir jung sind, Madame, kann uns die ganze Welt, Madame, nicht wahr, Madame? Solange wir jung sind, Madame, solange wir jung sind, Madame, ist alles schön, was uns gefällt, nicht wahr, Madame? Wenn wir alt sind, können wir noch genügend Zeit verlieren mit dem Vieh, Vieh, Vieh, mit dem Vieh. Solange wir jung sind, Madame, solange wir jung sind, Madame, kann uns die ganze Welt, Madame, pardon, Madame. Wenn wir alt sind, können wir noch genügend Zeit verlieren mit dem Vieh, Vieh, Vieh, mit dem Vieh. Solange wir jung sind, Madame, solange wir jung sind, Madame, kann uns die ganze Welt, mein Herr, pardon, Madame. Also, wenn ich auftrat, war ich Salonhumorist. Ich war zum Beispiel in den Zentralhallen in Stettin, im Cutaway, in einem grauen Cutaway und einem Schleifel. Und da tat ich auf und sang ein Lied: Wenn man küsst, man vergisst, wer und wie und was man ist. Und plötzlich fiel mir die Krawatte herunter. Ich hob sie auf und steckte sie mir wieder an. Darauf kam ein leises Lächeln vom Publikum und ich sang weiter und die Krawatte fiel wieder runter. Und ich nahm sie wieder auf und machte sie mir mühsam wieder an, sang weiter und das passierte so ungefähr 4-5 Mal. Und je mehr es passierte, desto mehr lachten die Leute. Naja, also am nächsten Tag kam ich wieder ins Theater und fragte sehr schüchtern, ja, wie ist denn das Programm diesmal angekommen? Da sagte er, ja, ganz gut, also die Verwandten, die ich gesprochen habe, die drin waren, und auch viele Bekannte von mir und Publikum, die haben gesagt, ja, der Mann mit der Krawatte, das war ja das Beste. War da nicht extemporär noch etwas, was die Schauspielkunst so lebendig gehalten hat? Das Publikum ist heute ein anderes, als es vor 40 Jahren war. Ne? Heute wollen die Leute das nicht mehr hören. Es ist nicht mehr die Nachfrage. Früher lachten die Leute über Extempores. Als ich mit dem großen Max Adalbert spielte, der mich engagiert hatte, weil er für den Sommer das Theater pachtete. Und wir spielten in einer Operette, die hieß Signora. Und ich spielte einen Japaner. Und Adalbert machte es Spaß, mich in Verlegenheit zu bringen. Und er ließ, während ich kam und ihn begrüßte, er kam in mein Haus, in Japan war das wohl. Dann sagte ich, ich freue mich außerordentlich, Sie zu sehen bei mir. Und da hatte er angeordnet, dass er die ganze Maschinerie in Bewegung setzen sollte, wenn ich sprach. Und so war ein Radau, also Blitz und Donner und Regen und alles Mögliche. Tja, da konnte ich natürlich sehr wenig sagen und wollte mich aber revanchieren. Und sprach mit meinem Garderobier und sagte, wenn Herr Adalbert also in mein Haus kommt, mich besucht, dann bitte kommen Sie doch und ich stelle Sie als meinen Vater vor. Also Adalbert kam und ich sagte, mich sehr freuen zu sehen Sie. Darf ich Ihnen jemanden vorstellen? Ich zog dann den Garderobier auf die Bühne und sagte, dieses mein Vater. Da sagte der Adalbert, na komisch, der sieht ja aus wie mein Garderobier. Also damit hatte ich dann auch kein Glück. Wie wird man Komiker? Der Humor kommt nicht aus der Freude, er kommt aus der Trauer. Und da ich sehr, sehr deprimiert und traurig bin, mein ganzes Leben hindurch, so bin ich wahrscheinlich dadurch Komiker geworden. Guten Morgen, Herr Kurt. Guten Morgen, Fräulein Dolly. Schöner Tag heute, was? Na, wundervoll. Mit dem linken Fuß aufgestanden, auf nüchternem Magen gleich eine alte Frau gesehen und jetzt fällt auch noch das Salz was um. Ach, du lieber Gott. Eje. Um Gottes Willen. Na, ist ja alles in Ordnung. Geht dir das Geschirr in Scherben, wirst du ein Vermögen erben. Nee, Fräulein, Ihre Frau Tochter ist nicht dran schuld. Das war nämlich so, die Kaffeekanne stand schief und das Tischtuch war verrutscht und da... Und ich hab sie runtergeworfen. Jawohl, nein, nein, das war so, also die Kaffeekanne war schief und das Tischtuch... Ist gut, war, ist es gut. Sie bezahlen die Kanne. Jawohl. Das heißt, Sie bezahlen sie nicht? Nein. Weil Sie nichts bezahlen? Jawohl. Haben Sie Ihre letzte Miete bezahlt? Nein. Haben Sie die vorletzte Miete bezahlt? Jawohl. Wie? Nein. Nichts haben Sie bezahlt. Glauben Sie vielleicht, ich bin eine Millionärin? Wie war denn das für Sie, dieser Übergang von dem von der Kabarett? Das war sehr leicht. Ich fuhr in einem Sommer nach Venedig. Es war mein 24. oder 25. Geburtstag. Und mein erster Besuch in Venedig. Ich war so hingerissen. Fütterungszeiten rund um die Uhr für die Tauben. Und das Wasser und die Gondoliere. Ich fragte den Gondolier, ob man hier rauchen darf. Und als ich spazieren ging, also man kann ja nicht nur in der Gondel fahren, man kann ja auch laufen. Kam Max Reinhardt mit seinen zwei Söhnen und seinem Mitarbeiter Heinz Herald direkt mir entgegengelaufen. Herr Herald machte mich mit Max Reinhardt bekannt. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich stürzte mich danach sofort auf die Seufzerbrücke und lud mein Erstaunen und mein Entsetzen und mein Glück ab, dass ich Max Reinhardt kennenlernte. Lange später engagierte er mich für ein Stück Fair von Fritz von Unruh. Ich mache alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, alles mit den Beinen. Selbst die heilige Liebe will mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Beinlichkeit vereinen. Ich mache alles mit den Beinen, ja, man möchte meinen, liege mir im Weg keine Herz. Tanz ich drüber ohne Schmerz und ohne Weinen, mit meinem Beinen, mit meinem Beinen. Ich mache alles mit den Beinen und guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin. Das waren die zwei Lieder, die ich sang. Ich mache alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, lachen oder weinen. Alles mache ich mit den Beinen mache ich alles, mit den kleinen Beinen, alles, alles, alles, alles, alles, selbst die heilige Liebe, wie mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Beinlichkeit vereinen. Ich mache alles mit den Beinen. Eigentlich habe ich an meinen Rollen nicht gearbeitet, sondern sie gelernt und dann auf die Bühne gegangen und gespielt. Also ich hatte in dem Stück bei Reinhardt, das hieß Das schwache Geschlecht, und da hatte ich einen, tja, wie soll man das nennen, einen Mann gespielt, der von einer Dame bezahlt wurde. Ich möchte keinen anderen Ausdruck darauf verwenden. Ja, also ich ging also zu Henry Bender sehr oft. Und da war auch ein Mann, er hatte so gesprochen, ob er Spanier war oder aus welcher Gegend, das weiß ich heute nicht mehr. Jedenfalls setzte ich mich an seinen Tisch, um zu hören, was er sprach, wie er sprach und wie er angezogen war, wie er seine Haare gepflegt hatte. Und ich sagte, darf ich bei Ihnen Platz nehmen? Aber lieber Freund, selbstverständlich können Sie Platz nehmen, so viel. Sie können alle Plätze nehmen. Also ich sagte, wie geht's Ihnen? Und sagt, ich kann nichts klagen. Ich bin jetzt mit einer Dame zusammen, sehr alte Frau, aber was soll ich tun? Ich meine, ich bin zusammen, weil ich dabei gut verdiene, nicht wahr? Sie verstehen. Und sie tanzt so gern, aber da sie so gern tanzt, weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Also, wenn sie tanzt, dann habe ich mir nur noch zu helfen gewusst, verstehen Sie, dass ich mir Banane in die Tasche steckte. Und dann hat sie geglaubt, dass sie in ein Obstgeschäft gegangen sei. Aber mir geht es sehr gut. Ich habe seine Haartracht genommen für das schwache Geschlecht. Die Banane ließ ich fallen. Seinen Anzug, und natürlich kannte das Publikum diesen Mann sehr genau, denn er trieb sich immer am Kurfürstendamm herum. Me prometiste 5 minutos y ha pasado más de 20, perdóname, pero mi impaciencia ha sido más fuerte que yo. Esta situación es insostenible para mí, yo soy española, ¿eh? ¡Ale! ¡Hola! ¡Cala, cala, cala! ¡Yo soy española! ¡Cala, cala, cala! Dein Blick verrät geheimnisvolles Feuer. Ja, Feuer! Man weiß nie, was er will, er fasziniert. Er fasziniert! Ich ahne schon, du bist gewiss sehr teuer. Oh! Ich bin von dir direkt hypnotisiert. Ich kann nicht schlafen heute Nacht, Gott sei Dank. Und das hast du nur gemacht, Gott sei Dank. Mit deinen reizenden und entzückenden blauen Augen. Ich kann nicht schlafen, heute Nacht ist das schön. Das hätte ich niemals gedacht, gleich halb zehn, von deinen reizenden und entzückenden blauen Augen. Ich bin schon halb von Sinnen, was soll ich jetzt beginnen? Na, ich geh im Bett spazieren und das muss mir passieren. Ich kann nicht schlafen heute Nacht und das hast du nur gemacht mit deinen reizenden und entzückenden blauen Augen, Augen. Voilà. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die 20er Jahre mit Ihren heutigen Erfahrungen, waren sie für Sie so golden, wie man das so sagt? Sie waren turbulent. Ne? Ich glaube, wenn man 22 Jahre alt ist, wenn man sehr jung ist, nimmt man das Leben nicht so ernst, wie ich es heute nehme. Es war ja auch nicht so schlimm, wie es heute ist. Unser Land, in dem ich geboren bin, ist ja leider durch diesen Verbrecher, der sich zum Schluss erschießen ließ, ist ja ein vollkommen anderes Land. Wann haben Sie zum ersten Mal von Hitler überhaupt gehört? Oh, ich war eingeladen bei Max Reinhardt ins Deutsche Theater zu kommen, der einen Abend zu Ehren von Yvette Guilbert gab. Und da hatte er mich eingeladen und als ich mit dem Wagen und meiner lieben verstorbenen Frau den Kurfürstendamm langfuhr, und da kamen mir ungefähr, ich glaube, es waren 1000 Braunhemden entgegen und die schienen entweder heil, ich will den Namen nicht aussprechen, ihn nur auszusprechen, wird mir übel. Ne? Und habe ich instinktmäßig gesagt, hier kann ich nicht bleiben. Das ist unmöglich. Und da bin ich eben am 7. Februar 1933, bin ich aus Deutschland herausgegangen. Vor 33 sind Sie auch persönlich nie in irgendeine unangenehme Situation gekommen, also angegriffen zu werden? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, nur also, wenn ich das, da Sie mich fragen, sagen muss, nur bejubelt wurde. Tanzen mit einem Mann, sah sie keinen anderen an. Im ganzen Saal, alte, bärte Herren spielten auf zum Tanz, die waren die Mädel ganz und gar egal. Doch seit der Himmel uns die Jazzband geschenkt, wird so ein Mädel immerzu abgelenkt. Schließlich wird man böse, Kind, du machst mich ganz nervös. Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien? Du siehst ja gar nicht mehr, dass du noch bei dir bist. Ich hab doch auch ganz schöne Linien. Der Himmel ist auf diesem Fall, die doch aus dir, was wird nicht egal. Diese braune Pest, das konnte ich nicht sehen. Ich konnte es nicht ertragen, dass so etwas möglich ist. Ja, sie schrien und schrien und schrien. Es wurde überhaupt nur noch geschrien. Und viel Schreien kann ich nicht vertragen. Da ging ich also erst nach Prag. Ich spielte in Prag, im Deutschen Theater. Ich verkehrte in einem Lokal Pelzer, das sehr teuer war und sehr gut. Ich ließ dort Tausende, weil ich sehr viel essen ging dort. Mit meiner lieben Frau Hedi oder allein. Also jedenfalls bekam ich in Prag, in dem ich in einem Hotel wohnte, auf der Flucht sozusagen, da bekam ich einen Brief von Herrn Pelzer, dass er bittet um Überweisung von 29,30 Mark, die ich einmal nicht bezahlt hatte. Und unter dem Brief von dem entzückenden Herrn Pelzer, bei dem ich Tausende gelassen hatte, schrieb er PS, im deutschen Vaterland ist alles in bester Ordnung. Da hörte ich durch das Radio diesen Verbrecher, dann ging ich wieder weg und dann ging ich nach London und dieser nette Filmautor Schulz brachte mich in die Elm Street Studios. Und da ging ich hin und dachte, also jetzt werde ich von dem ersten Produzenten gleich empfangen. Und es wird mir eine Riesenrolle angeboten. Aber ich musste in das Besetzungsbüro gehen, mich an die Wand stellen, wurde gemessen, wie groß ich war oder wie klein. Und die Dame sagte, you will hear from us. Da sagte ich, ja, was soll ich denn dann nun tun? Irgendwo musste ich ja hin. Und Europa war mir zu gefährlich. Und darum ging ich nach Amerika, wo es sehr schön war. Oh, baby, what I couldn't do with plenty of money and you. In spite of the worry that money brings, just a little filthy lucre buys a lot of things. And I could take you to places you'd like to go, but outside of that I've no use for dough. It's the root of all evil, of strife and upheaval. But I'm certain, honey, that life could be sunny with plenty of money and you. Ja, wie lernte ich die englische Sprache? Indem ich von morgens bis zum späten Abend ins Striptease-Theater ging. Die waren damals in der 42. Straße. Billy Minsky war eins der brillantesten. Und da war auch die wundervolle Striptease-Tänzerin Gypsy Rose Lee. Also es waren natürlich nur Männer in dem Parkett, denn was wollten Frauen, wollen ja keine Striptease-Tänzerinnen sehen. Aber es waren auch Komiker, die glänzend waren, die tatsächlich vom Striptease-Theater an richtige Musical-Theater engagiert wurden. So, also nun war ich da in diesem Striptease-Theater und von den Komikern und von den Boulevardblättern lernte ich eigentlich Englisch. Ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, dass ich das Pech hatte, von Anfang an einen Amerikaner zu treffen, der einen kleinen Sprachfehler hat. Und ich ging mit einem Herrn mit dem ich mich befreundet hatte, einem Amerikaner. Und dieser andere Herr kam uns entgegen und sagte, Münchner war am Oben und ihm ein Holumpien wollen in ein Land. Tja, ich sagte, thank you. Ich wusste ja gar nicht, was er sagte. Aber thank you kann ja nicht schaden. Ne? Und dann ging ich hinauf zu meiner Frau und sagte, da sagte sie, wie sprichst du denn, Kurt? Sage ich, so spricht man Englisch. Ich bin schon hier, Herr Leuchttag. Ich habe dir den feinsten Cognac gebracht. Trinken nur die Angestellten. Thank you, Karl. Für Frau Leuchttag. Thank you, Karl. Für Herrn Leuchttag. Karl, vielen Dank. To celebrate our leaving for America. So we should feel at home when we get to America. Very nice idea. To America. To America. To America. Liebchen, sweet and sad. What watch? 10 watts. Such much? Als ich den Fuß auf New York setzte, dass es mir zuwider war. Ich kann heute verstehen, dass man ein paar Monate in New York sehr angenehm leben kann, wenn man das nötige Geld hat. Aber dort zu leben könnte ich nicht, auch wenn ich sehr viel Geld gehabt hätte. Und so durch einen glücklichen Zufall, und zwar durch den Regisseur Max Nosek, der sagte zu mir, lieber Bois, gehen wir doch nach Hollywood. Mehr als den Tod können wir dort nicht erwarten. William Dieter, der hatte den Hunchback of Notre Dame gedreht. Und er, wohl aus Freundlichkeit, engagierte mich, die hervorragende und in Europa berühmte Komikerin Gisela Werbezirk. Sie hatte einen Mann, der verwandt war mit dem Kardinal Piffel. Und der begleitete sie auch immer. Und wir hatten nur zu gehen in Richtung Notre Dame. Also wir waren Volk. Und da war also Charles Laughton, ein sehr netter Mann, der den Hunchback spielte. Jedenfalls war rechts stand Laughton, links Dieterle, neben Dieterle die Assistentin, neben der Assistentin ein Riesenscheinwerfer. Und jetzt sagte der Dieterle, Charles, are you in the mood? Worauf Laughton sagte, yes, I think soon I'll be in the mood. So, nach einer Weile fragte Dieter wieder, are you now in the mood? Worauf Laughton sagte, yes, I think so. Worauf Dieter sagte, action. Und der Laughton lief in Richtung Notre Dame. Mehr war nicht in dem Moment. Er war sozusagen auch Volk. Da war ein Pferd dabei auch. Dieses Pferd wurde plötzlich scheu und warf den ganzen Riesenscheinwerfer um, sodass die ganze Aufnahme abgebrochen wurde. Aber wir hatten wenigstens einige Tage mehr zu tun. Baby, what I couldn't do with plenty of money and you, in spite of the worry that money brings, just a little filthy lucre buys a lot of things, and I could take you to places you'd like to go, but outside of that I've no use for dough. It's the root of all evil, of strife and upheaval, but I'm certain, honey, that life could be sunny with plenty of money and you. Und im Gold Diggers of Paris, da war Folgendes passiert. Da spielte die Hauptrolle Rudy Valley. Und der mochte mich scheinbar sehr. Und als er sah, wie ich arbeitete, ich spielte die Rolle eines Tanzlehrers, Tanzmeisters oder vielmehr Choreografen. In Wirklichkeit hatte die Choreografie Busby Berkeley gemacht. Und ich brauchte dann nur agieren. Und da sagte eines Tages Rudy Valley zu mir: Sagen Sie, Herr Bois, warum werden Sie nicht Schauspieler? Und daraufhin sagte ich, Valley, ich fühle mich in meinem Beruf als Tanzmeister sehr wohl. Denn warum sollte ich ihm die ganze Geschichte meines Lebens erzählen? Bei der Casting Office und musste einen Test machen. Sogar ein Mann wie Clark Gable. Allerdings ich musste einen Test machen, damit die Leute sehen, ob ich talentiert bin oder nicht, ob ich es schlecht oder gut mache. Aber ich habe diesen Posten bekommen. Und Gebel zum Beispiel machte auch einen Test, nur seines Aussehens wegen, nicht? In einer Gesellschaft, wo man eingeladen wird, man trank erst 2 Stunden, anschließend wurden 10 Minuten gegessen und wieder 2 Stunden getrunken, bis auch der erste und der letzte Kleindarsteller, also ich, betrunken war. Und ich wollte komisch sein und sagte zu Clark Gable, der an mir vorbeikam: Habe ich Sie nicht schon einmal irgendwo gesehen? Verglasten Blickes antwortete er: Ja, vielleicht im Vorspann oder im Abspann. Das war natürlich sehr komisch, aber er war schon so betrunken, dass er sich sagte: Soll ich jetzt sagen, wer ich bin, wenn der mich nicht einmal erkennt? Mr. McMasters, your tailor is here. Oh, tell him to go away. Come back next year when I... No, wait a minute. Bring him in. We got work to do. Well, when you two fellas sober up, you can Luke, hold it. I hold go to jail. I go to jail. You better fit them both for straight jackets. Bonjour, Monsieur McMaster. Hi, Freddy. Never mind my stuff. You got a new customer. This is Mr. Sand. Enchanté, monsieur. Enchanté. What goes on here? You're going to buy yourself a couple dozen suits. I got 2 suits. 2 suits? This is New York. You look like a Houston house detective. You got anything there, Freddy, that you think Mr. Sand might like? Ça, c'est merveilleux, épatant. That wonderful new striking Harris tweed you ordered. Mit Clark Gable und Spencer Tracy haben Sie dann in dem Film Boomtown gespielt. Da spielte ich einen Schneider, eine Szene. Beide wollten sich einen Anzug machen lassen. Und das Wort hat man wohl auch hier übernommen. Beide waren das doch He-Männer, also wirkliche Kerle. Ne? Ich sagte zu ihnen, zu den beiden, you want to have a suit. I took the measurement and I said, that's all right, gentlemen. You have your suit as soon as possible. 32? 32. Turn around, please. Now we take the trouser length. Well, I'll be running along. Nice to have met you, Square John, and I'm happy to hear we're going to see a lot more of you. Sure, thanks. Goodbye. Goodbye. You like them snug? Yes, yes. Come on, get on with it, buddy. Get on. Goodbye. Goodbye. Ich wurde angerufen, ich möchte mich mal bei Herrn Wood vorstellen. Ich ging zu Herrn Wood und Herr Wood sagte, Mr. Bois, I want you for a part, it's only one scene, but I want you. Und es war eine Szene, ich spielte einen Anwalt, jedenfalls glaube ich, wollte ich das Haus von der Ingrid Bergman, die die weibliche Hauptrolle spielte, kaufen. Wir fingen an zu drehen und ich sprach meinen Text und damit war der Fall erledigt. Und das Unheimliche geschah, dass mich Herr Wood zum Lunchen einlud. Also wir unterhielten uns und ich sagte, lieber Herr Wood, würden Sie vielleicht etwas anhören, was ich mir überlegt habe, wodurch die Szene ein wenig mehr Gehalt bekommt? Sagt er, go ahead, surely. Also ich sagte ihm das, daraufhin sagt er, das ist ja großartig. Aber da müssen wir einen Tag mehr drehen. Und da ich ja immer eine Woche bezahlt bekam, war es mir ja nur recht. Und Frau Bergmann saß bereits in der Dekoration und Herr Wood kam und sagte, wir müssen hier etwas ändern, dazu brauchen wir etwas Zeit. Daraufhin sagte sie, no, no, you don't change anything. Daraufhin sagte Herr Wood, Miss Bergmann, are you the director or am I the director? We must decide now. Worauf die Frau Bergmann sagte, nein, nein, Sie selbstverständlich sind der Direktor. Also die Dekoration wurde etwas umgebaut und an der Tür, deshalb wurde die Dekoration umgeändert, drehte ich mich um und sagte, did you think it over carefully? Das war die ganze Änderung und das hat statt einem Tag eben zwei Tage gedauert. Aber die Gage bekam ich eine Woche. Mademoiselle? From your letter asking me to call at your office. Which you chose to ignore, mademoiselle. Madame, Comtesse, if you prefer. I'd hope we were going to be honest and straightforward. Oh, but of course. Good. I think I should tell you that I do not belong to the old school New Orleans tradition. I belong to the post-war period. The New Orleans of the river steamboat is ended. You didn't come here to discuss steamboats, monsieur. Der Kriegsausbruch 39 war doch ein Schock für Sie. Oder haben Sie das erwartet, dass das passieren wird? Nein, ich will nicht sagen. Ich hatte nur wahnsinnige Angst, dass dieser Verbrecher die Welt erobert. Und als ich in Amerika im Auto saß und nach Haus fuhr, allein, ohne meine liebe Frau Hedy, hörte ich plötzlich im Radio, Deutschland hat der Sowjetunion den Krieg erklärt. Und daraufhin, da habe ich mir gesagt, jetzt haust du auf die Pauke. Bin in die nächste Bar gegangen und so viel Kotze konnte meine liebe Hedi nicht reine machen, wie ich nach Hause kam. Denn ich fuhr ja nicht geradeaus, sondern immer rechts und links und rechts und links. So hatte ich mich besoffen, weil ich instinktmäßig glaubte, dass er die Sowjetunion nicht besiegen kann. Können Sie sich daran erinnern, wie der Krieg zu Ende war? Ja. Also zunächst war ich beglückt, dass der Verbrecher sich erschießen ließ, weil er zu feige war, sich selbst zu erschießen. Dann war ich natürlich glücklich, dass der Krieg zu Ende war und dachte mir, jetzt kannst du wieder nach Deutschland, und hatte allerdings die Hoffnung, die falsch gewesen war, dass sich das Land geändert hat. Und natürlich schlimm war es, als ich herkam und sah, die Stadt, in der ich geboren wurde, in Trümmern lag. Es ist doch jetzt auch die Zeit der McCarthy-Ära in Amerika. Das war furchtbar. Ich meine, ich war nicht davon betroffen, weil zu mir kam ein Herr von der FBI und fragte mich, sagen Sie, ich hätte gerne gewusst, ist Gordner ein Kommunist? Worauf ich sagte, Gordner ein Kommunist? Also er war es wirklich nicht. Aber wenn das gewesen wäre, hätte ich gesagt, ein Antikommunist, meinen Sie? Also so dämlich soll einer sein. Herr Wood, der wirklich mich mehr als mochte, rief mich eines Tages an, ob ich eine sehr schöne Rolle spielen würde in einem Film, den er macht. Darauf kam der McCarthy-Ausschuss und ich hörte nie mehr was von Herrn Wood. So war das. Und ich habe dann hier einmal in einer Lesung, es war kein Fernsehspiel oder was, es war eine Lesung, wo ich den Brecht sprach, in dem McCarthy-Ausschuss. Mr. Brecht, now I'll repeat the original question. Have you ever been a member of the Communist Party of any country? Mr. Chairman, I have heard my colleagues and they considered this question not as proper, but I am a guest in this country and do not want to enter in any legal arguments, so I will answer your question fully as well I can. I was not a member, or am not a member of any Communist Party. Your answer is that you have never been a member of the Communist Party? That is correct. You were not a member of the Communist Party for Germany? No, I was not. Mr. Bragg, is it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings? I have written a number of poems and songs and plays in the fight against Hitler, and of course they can be considered therefore as revolutionary, because I, of course, was for the overthrow of that government. Ja, als ich also zurückkehrte, war ich sehr betrübt, denn wo der Zirkus Busch stand, waren Trümmer und kein Zirkus Busch. Und es waren halt nur Trümmer. Ich bin dem Sozialismus zugetan. Aber ich bin leider nicht in der Partei, die man ja auch nicht gerade als ganz hervorragend bezeichnen kann. Ne? Also ich meine, wenn Herr Willy Brandt, der fliehen musste und Kanzler wurde und als Kanzler den radikalen Erlass herausgegeben hat, das ist für mich unfassbar. Wie waren denn die ersten Begegnungen mit den Kollegen? Das war etwas sehr Merkwürdiges. Naja, also ich spielte ja erst in der DDR und dann grüßte mich eigentlich kein Kollege. Und das war nicht etwa Scham, sondern das war einfach, sie waren böse. Entweder, dass ich zurückkam oder dass ich überhaupt wegging. Hubert von Meyring, den ich traf, ich saß da in einem Restaurant, schlichte, und da kam der Hubert von Meyring rein, sagte, ach, Kurschen, wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Worauf ich sagte, stimmt, 1000 Jahre. Und dann kam Peter Kreuder, mit dem ich vorher arbeitete und meine Lieder machte, die er begleitete, an mir vorbei und grüßte mich nicht. Und das war ja wirklich ein Faschist. Du hast sowas von ganz besonderer Art. Du bist apart. Oh. Du bist so smart. Du hast sowas. Was ist denn das? Ich weiß nicht was. Ich möchte mit dir etwas erleben. Ich möchte dir 1000 Küsse geben. Und fragst du mich, mein liebes Kindchen, was? Was? Dann sage ich dir ganz einfach eben das. Was? Du kannst mir mal ein kleines bisschen treu sein. Vom ersten Frühstück bis zum 5 Uhr Tee. Zum 5 Uhr Tee im Lexikon. Der Liebe wird es neu sein, bist du mir treu bis zum Souper. Du kannst mir auch ein bisschen was erzählen. Vielleicht vom Nordpol bis zum heißen Afrika. Und bei dem ersten Hahnenschrei, da sind wir uns noch immer treu. Sowas von treu war überhaupt noch gar nicht da. In den ersten 4 Jahren, also von 50 bis 54, spielen Sie ja ganz wenig. Warum? Jeder Mensch, der aus dem Westen kam, wurde ein bisschen mit Vorsicht angesehen. Und ich bin darüber nicht böse, ich kann es verstehen. Wenn man gewusst hätte, er kam aus der Sowjetunion, wäre man in der DDR nicht böse gewesen. Aber wenn man aus Amerika kam, ne, das war schon etwas anderes. Um in die Wohnung zu kommen und zu bleiben, musste ich einen Zuzug haben. Ich rief einen Herrn von Philipsborn, der mir genannt wurde, an, der im Senat war, und sagte, Herr von Philipsborn, hier ist Kurt Bois, könnten Sie mir vielleicht behilflich sein, einen Zuzug zu bekommen für eine Wohnung, die ich bekommen habe. Worauf er sagte, tja, gehen Sie doch dahin zurück, woher Sie gekommen sind. Und dann versuchte ich es bei Herrn Ernst Reuter. Und da war Frau Senkpiel seine Sekretärin. Und die hat gesagt, Herr Reuter hat so viel zu tun, er kann sie leider nicht empfangen. So waren die Verhältnisse. Die sind nun mal so, um mit Brecht zu sprechen. Andererseits ist Menschlichkeit in unseren Zeitläufen kaum zu erlangen ohne Bestechlichkeit. Auch eine Art Unordnung. Sie werden Menschlichkeit finden, wenn Sie einen Beamten finden, der nimmt. Mit etwas Bestechung können Sie sogar gelegentlich Gerechtigkeit erlangen. Wie kam es zu dem Angebot von Brecht, den Puntilla zu geben? Ich lernte ja Brecht also erst in Amerika kennen. Und eines Tages ging ich um die Ecke vom Deutschen Theater von der Reinhardtstraße. Da kam mir plötzlich Brecht in die Arme und sagte, boah, wollen wir denn gar nichts miteinander machen? Sagte ich, ja gerne, Herr Brecht, mit dem größten Vergnügen. Ich sagte, was würden Sie denn gern spielen? Ich sagte, ja, Puntilla. Da sah er mich von oben bis unten an und sagte, den Matti? Sagte ich, nein, den Puntilla. Ah, das ist ja sehr interessant. Machen wir's. Und nach ein paar Tagen begannen die Proben vom Puntilla und ich spielte den Puntilla. Das muss wohl 1952 gewesen sein. Da fährt der Zug. Wenn ich scharf hinhöre, höre ich die Milchkannen scheppern. Wenn Sie scharf hinhören? Ja. Ich muss dir noch Tabastus zeigen. Schau mal, da ist das Alte. Wir haben auch Städte. Dort sehe ich das Parkhotel. Die haben einen guten Wein. Den empfehle ich dir. Und jetzt, was siehst du? Links? Ja, was sehe ich? Ja, Felder. Felder siehst du. Nichts als Felder, soweit dein Auge reicht. Die vom Puntilla sind auch drunter. Da ist der Boden so fett, dass ich die Kühe, wenn ich sie in den Klee lasse, dreimal melken kann und das Korn wächst bis zum Kinn. Zweimal im Jahr. Sing mit! Und die Wälder der lieblichen Wälder, die küssen mich, weißen Sand. Ja, mitsingen! Hast du denn keine Vaterlandsliebe? Und die Wellen der lieblichen Räume, die küssen in mich weißen Tabasland. Gesegnet ist mit deinem Himmel, deinen Seen, deinem Volk und deinen Wäldern. Sag, dass dir das Herz aufgeht, wenn du das siehst. Wie war denn die Arbeit mit Kortner? Nun, da könnte ich Ihnen eine lustige Geschichte von Kortner erzählen, bei dem ich spielte in einem Stück und was da passierte. Also, wo waren wir? Klärend, schnell ab und wieder auf. Mein Herr, Kortner, hallo. Hören Sie nicht dieses Tempo. Ich sage Ihnen, das ist nicht wirksam. Klärend. Herr Kortner, wir hatten aber gestern, Kortner, ich weiß. Das artet jetzt in eine Probe aus. Klärend, schnell ab und wieder auf. Mein Herr, Kortner, hören Sie. Ich hatte früher ein großes Vorbild, Nurmi. Den Langstreckenläufer, der sah beim Laufen auf die Uhr, um zu sehen, ob er nicht zu schnell war. Klärend, schnell ab und wieder auf. Mein Herr, Akkorde, leiser, leiser, leiser. Klärend, schnell ab und wieder auf. Mein Herr, ich kann nichts verstehen, klettern, klärend hoch. Um mein Ohr an dessen Mund zu legen, Kortner lacht. Nein, nein, Boah, nein. Aber das können wir vielleicht machen. Ja, ja, ja, Sie hören nichts. Sie haben Ohrenschmerzen und Sie haben sich vorher Watte in die Ohren gesteckt. Lässt sich das noch machen? Assistent, Requisite Watte, bitte. Ja, selbstverständlich, Herr Kortner, nur weswegen habe ich Watte im Ohr? Kortner, was sagen Sie? Ich weswegen, Kortner, wegen innerer Sekretion oder was weiß ich. Nein, Herr Kortner, ich meine, an welcher Stelle, Kortner, im Ohr? Aber ich meine, wann? Weil Sie vorher sagten, dass er sich doch die Watte... also, Herr Kortner, darf ich... Ich will nicht unterbrechen, nur einen Vorschlag. Sie wissen ja, Herr Kortner, was ich jetzt sage, werden Sie selbst sagen, aber Kortner zu den anderen, er sagt es noch lange nicht. Sie müssen es dann selbstverständlich selbst entscheiden. Kortner zum Assistenten, machen Sie mich darauf aufmerksam, wenn er soweit ist. Ich laufe zur Tür und schreie hinaus. Ich meine, die beste Gelegenheit, die Watte ins Ohr zu stecken, wenn ich oben auf der Treppe stehe und Tornett unten. Kortner, ja, also gut, gut. Wenn Sie unten bei der Tornett sind. Klärend, schnell ab und wieder auf. Mein Herr, hinter ihm der Requisiteur mit einem Hörrohr, ich als Argan. Wie kommen nur immer die ganzen Leute in mein Haus, die ich nicht kenne? Ich benutze das Hörrohr als Fernrohr, betrachte Klärend und den Requisiteur, dann als Lautsprecher. Sagten Sie etwas? Halte es wie ein Stethoskop an Klärends Brust und horche. Tonette, Sie müssen mit Herrn Argan laut sprechen. Er hat's heute mit den Ohren. Ich habe mir das Hörrohr vor den Unterleib gehalten und dort auf und ab bewegt. Kortner lachend. Das ist eine Bestie. Wer fängt sie ein? Ich komme an die Rampe, Herr Kortner, da Sie gerade unterbrechen. Sie haben mir in der Berliner Fassung da einen Strich gemacht, den ich auch sehr gut finde. Nur, wir hatten merkwürdigerweise in Hamburg an dieser Stelle einen Riesenlacher. Kortner, ja. Aber darauf können wir uns jetzt nicht einlassen. Ich meine nur, wir hatten an dieser Stelle, Kortner, ich verstehe, Boah. Ich polemisiere bereits dagegen. Tonette, wirklich, in Hamburg war das ein Riesenlacher. Sie haben selbst darüber gelacht. Kortner, ja, in jedem von uns lauert ein Abonnent. So verliefen ungefähr manchmal die Proben mit Kortner, die sehr amüsant waren, und manchmal stritten wir uns auch auf den Proben. Aber deshalb, nach der Probe, waren wir wieder gute Freunde. Was mir an den Notas von meinem Apotheker gefällt, sind die zierlichen Preise, sind die höflichen Preise, sind die verzuckerten Worte, mit denen er seine gepfefferten Preise versüßt. Aber 20 Sous? 30 Sous für einen Einlauf? Unverschämt. Auch wenn er schreibt zur Harmonisierung des inneren Ablaufs dient besagter Einlauf. Er wirkt wie ein Solo mit purgativen Fugen, 30 zu. Ich habe bisher 10 zu bezahlt und so viel zahle ich wieder und keinen zu mehr, Herr Florent. Na, was ist denn das? Oh, Herr Florent, bei meinem großen Bedarf beanspruche ich einen Nachlass, Herr Florent, eine Mixtur für die nicht mehr so recht arbeitsame Leber, 25 Sous. Wie ich Sie kenne, Herr Florent, werden Sie mit 15 Sous vorlieb nehmen. Tornet, klingelingeling, Tornet. Klingelingeling. Ich kann so laut rufen und schreien, wie ich will. Kein Mensch kommt. Man lässt mich in diesem Zustand allein. Ach, wie lange noch? Tornette. Klingelingeling. Tornette. Klingelingeling. Aber sie kommt nicht. Ich schreie, ich tobe, ich brülle. Tornette. Die Stimmbänder sind heiser, die Glocke ist rot, erwähnte die Mama. Aber sie kommt nicht, ich. Und mein Puls, mein Name, 1, 2, 3, Perpetuation. Oh, um Gottes Willen. Tornet. Wenn ich mich nur rühren könnte. Ist es Ihnen denn in diesen Jahren, wo es Ihnen auch zwischendurch nicht so gut ging, ja, schwer gefallen, ein Komiker zu bleiben? Der Humor kommt nicht aus der Freude, der Humor kommt aus der Trauer. Also deshalb kann ich diese Frage nie beantworten. Ja. Gibt es für Sie aufgrund Ihrer Geschichte und Ihrer Erfahrung so etwas wie eine moralische Verantwortung eines Künstlers? Ja, ich meine, es gibt überhaupt eine Verantwortung. Es muss ja nicht immer öffentlich sein, wie ich es getan habe vor vielen Jahren, als ich noch jung war. Ich meine, als junger Mann von 75 habe ich noch an Demonstrationen teilgenommen. Aber jetzt fällt es mir zu schwer. Da Ihr Leben ja immer so durcheinander geschüttelt wurde durch politische Ereignisse, gab es da Hassgefühle oder resignative Gefühle gegenüber Politik? Nein, ich würde nur sagen, dass ich nicht sehr entzückt bin von der Bundesrepublik, von der Regierung. Denn ich befürchte, dass in diesem Land noch einmal etwas sehr Schlimmes passieren wird. Letztes Jahr haben Sie diesen Film Das letzte Band gemacht, ja, nach Beckett. Ja. Und spielen da ja eine Figur eines alten Menschen, der resigniert im, ja, Alter dasteht. Ist das etwas, womit Sie sich in irgendeiner Form identifizieren konnten? Nein, das brauche ich ja gar nicht, denn ich meine, ich bin ja so alt. Sogar älter, glaube ich, als Beckett es geschrieben hatte, die Rolle. Aber es fällt mir nicht schwer. Was ist das für Sie Erschreckendste am Alter? Noch nicht tot zu sein. Oberen See mit dem Nachen in der Nähe des Ufers geschwommen. Dann den Nachen in die Strömung gestackt und treiben lassen. Sie lag auf den Planken ausgestreckt, mit den Händen unter dem Kopf und geschlossenen Augen. Gleißende Sonne, leichte Brise, angenehm plätscherndes Wasser. Ich bemerkte einen Kratzer an ihrem Oberschenkel und fragte sie, wie sie dazu gekommen sei. beim Stachelbeer pflücken, sagte sie. Ich sagte noch einmal, ich finde es hoffnungslos und verfehlt weiterzumachen. Und sie nickte, ohne ihre Augen zu öffnen. Ich bat sie, mich anzuschauen. Und nach einem Moment tat sie es. Aber ihre Augen waren nur Schlitze. Ja, der grellen Sonne wegen. Ich beugte mich über sie, damit sie im Schatten wären, und sie öffneten sich, ließen mich ein. Wir trieben mitten ins Schilf und blieben stecken, wie die Rohre sich seufzend bogen unterm Bug. Ich sank auf sie nieder, mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr. Wir lagen da, ohne uns zu bewegen. Aber unter uns bewegte sich alles. Eigentlich hatte ich schon 4 Wochen vorher abgesagt und eines Tages klingelt es. Dagmar macht nie auf, weil sie ja nie weiß, wer da ist. Es ist ja sehr leicht möglich, dass man erschlagen wird, wenn man aufmacht. Und da hatte sie gefragt, wer ist da? Und da sagte dieser Herr, der klingelte, Wim Wenders. Und da kam er her und setzte sich zu mir und sagte zu mir, ich möchte doch mit ihm zu dem Europäischen Filmpreis gehen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Das fiel mir plötzlich ein, irgendwas musst du ja nun tun. Und es fiel mir natürlich ein, dass ich auf der Bühne des Theater des Westens 1908 als 7-Jährige das Heinele spielte. Ich muss mich entschuldigen, dass ich hier am Stock gehe, aber ich bin hier auf dieser Bühne schon mal, was Herr Wim Wenders erwähnt hat, 1908, als ich 7 Jahre war, habe ich hier mein Debüt gemacht. Ja, als ich das Heinele spielte, war ich natürlich klein. Also, so. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Nein, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Was soll das sein? Ich meine, wenn ich verbrannt werde, und das werde ich, soll ich da als lustige Flamme herumspazieren? Oder gibt es einen Gott? Ich weiß es nicht. Für mich gibt es nur Karel Gott. Fertig? Fertig. Aus. In der Reihe Spielregeln hörten Sie Kurt Bois, auf unbestimmte Zeit vergreist. Hörstück von Jean-Claude Kuhner. Realisation der Autor. Eine Produktion des SFB mit dem DRS 1990.